In unserem Lesetermin am Nachmittag stehen heute und morgen frühe Erzählungen von Heinrich Böll auf dem Programm. Als Heinrich Böll 1972 den Literaturnobelpreis erhielt, wurde er als einer der bedeutendsten Romanciers seiner Zeit gewürdigt. Mindestens ebenso groß ist sein Rang als Meister der kurzen Form. Heinrich Böll hat seine literarische Laufbahn mit Kurzgeschichten eröffnet und er ist in diesem Genre Zeit seines Lebens treu geblieben. Der Erfolg der frühen Erzählungen aus den Jahren nach dem Krieg setzte sich in den 50er und frühen 60er Jahren fort, in denen Heinrich Böll die kurze literarische Form zur Vollendung führte. Hören Sie nun die Erzählung »Abenteuer eines Brotbeutels«. Es liest Matthias Ponier. Abenteuer eines Brotbeutels. Im September 1914 wurde in eine der roten Bromberger Backsteinkasernen ein Mann namens Josef Stopski eingezogen, der zwar seinen Papieren nach deutscher Staatsbürger war, die Muttersprache seines offiziellen Vaterlandes aber wenig beherrschte. Stopski war 22 Jahre alt, Uhrmacher, aufgrund konstitutioneller Schwäche noch ungedient. Er kam aus einem verschlafenen polnischen Nest, das Niestrono hieß, hatte im Hinterzimmer des väterlichen Kottens gehockt, Gravuren auf Doublet-Armbänder gekritzelt, zierliche Gravuren, hatte die Uhren der Bauern repariert, zwischendurch das Schwein gefüttert, die Kuh gemolken. Und abends, wenn Dunkelheit über Niestrono fiel, war er nicht in die Kneipe, nicht zum Tanz gegangen, sondern hatte über eine Erfindung gebrütet, mit ölverschmierten Fingern an unzähligen Rädchen herumgefummelt, sich Zigaretten gerollt, die er fast alle auf der Tischkante verkohlen ließ, während seine Mutter die Eier zählte und den Verbrauch an Petroleum beklagte. Nun zog er mit seinem Pappkarton in die rote Bromberger Backsteinkaserne, lernte die deutsche Sprache, soweit sie das Vokabularium der Dienstvorschrift, Kommandos, Gewehrteile umfasste. Außerdem wurde er mit dem Handwerk eines Infanteristen vertraut gemacht. In der Instruktionsstunde sagte er Brot statt Brot, sagte Kanon statt Kanone, er fluchte polnisch, betete polnisch und betrachtete abends melancholisch das kleine Paket mit den ölverschmierten Rädern in seinem dunkelbraunen Spind, bevor er in die Stadt ging, um seinen berechtigten Kummer mit Schnaps hinunterzuspülen. Er schluckte den Sand der Tucheler Heide, schrieb Postkarten an seine Mutter, bekam Speck geschickt, drückte sich sonntags vom offiziellen Gottesdienst und schlich sich in eine der polnischen Kirchen, wo er sich auf die Fliesen werfen, weinen und beten konnte, obwohl derlei Innigkeit schlecht zu einem Mann in der Uniform eines preußischen Infanteristen passte. Im November 1914 fand man ihn ausgebildet genug, um ihn die Reise quer durch Deutschland nach Flandern machen zu lassen. Er hatte genug Handgranaten in den Sand der Tucheler Heide geworfen, hatte oft genug in die Schießstände geknallt und Stopski schickte das Päckchen mit den ölverschmierten Rädern an seine Mutter, schrieb eine Postkarte dazu, ließ sich in einen Viehwaggon packen und begann die Fahrt quer durch sein offizielles Vaterland, dessen Muttersprache er, soweit sie Kommandos umfasste, beherrschend gelernt hatte. Er ließ sich von blühenden deutschen Mädchen Kaffee einschenken, Blumen ans Gewehr stecken, nahm Zigaretten entgegen, bekam einmal sogar von einer ältlichen Frau einen Kuss und ein Mann mit einem Kneifer, der an einem Bahnübergang auf der Schranke lehnte, rief ihm mit sehr deutlicher Stimme ein paar lateinische Worte zu, von denen Stopski nur »Tandem« verstand. Er wandte sich mit diesem Wort hilfesuchend an seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den Gefreiten Happke, der hinwiederum etwas von Fahrrädern murmelte, jede nähere Auskunft verweigernd. So überquerte Stopski ahnungslos, sich küssen lassend und küssend mit Blumen, Schokolade und Zigaretten überhäuft, die Oder, die Elbe, den Rhein, und wurde nach 10 Tagen im Dunkeln auf einem schmutzigen belgischen Bahnhof ausgeladen. Seine Kompanie versammelte sich im Hof eines bäuerlichen Anwesens, und der Hauptmann schrie im Dunkeln etwas, was Stopski nicht verstand. Dann gab es Gulasch mit Nudeln, die in einer schlecht erleuchteten Scheune schnell aus einer Gulaschkanone in die Gesichter hineingelöffelt wurden. Der Herr Unteroffizier Pillig ging noch einmal rund, hielt einen kurzen Appell ab und 10 Minuten später marschierte die Kompanie ins Dunkel hinein westwärts. Von diesem westlichen Himmel herüber kam das berühmte gewitterartige Grollen. Manchmal blaffte es dort rötlich auf. Es fing an zu regnen. Die Kompanie verließ die Straße. Fast 300 Füße tappten über schlammige Feldwege. Immer näher kam dieses künstliche Gewitter. Die Stimmen der Offiziere und Unteroffiziere wurden heiser, hatten einen unangenehmen Unterton. Stopski taten die Füße weh, sie taten ihm sehr weh. Außerdem war er müde, er war sehr müde. Aber er schleppte sich weiter durch dunkle Dörfer, über schmutzige Wege, und das Gewitter, je näher sie ihm kamen, hörte sich immer widerwärtiger, immer künstlicher an. Dann wurden die Stimmen der Offiziere und Unteroffiziere merkwürdig sanft, fast milde, und links und rechts war auf unsichtbaren Wegen und Straßen das Getrappel unzähliger Füße zu hören. Stopski bemerkte, dass sie jetzt mitten in diesem künstlichen Gewitter drin waren, es zum Teil hinter sich hatten. Denn sowohl vor wie hinter ihnen blaffte es rötlich auf. Und als der Befehl gegeben wurde, auszuschwärmen, lief er rechts vom Wege ab, hielt sich neben dem gefreiten Hapke, hörte Schreien, Knallen, Schießen, und die Stimmen der Offiziere und Unteroffiziere waren jetzt wieder heiser. Stopski taten die Füße immer noch weh, sie taten ihm sehr weh. Und er ließ Hapke Hapke sein, setzte sich auf eine nasse Wiese, die nach Kuhdung roch, und dachte etwas, was auf Polnisch ungefähr einer Übersetzung des Spruchs von Götz von Berlichingen gleichgekommen wäre. Er nahm den Stahlhelm ab, legte sein Gewehr neben sich ins Gras, löste die Haken seines Gepäcks, dachte an seine geliebten, ölverschmierten Rädchen und schlief inmitten höchst kriegerischen Lärmes ein. Er träumte von seiner polnischen Mutter, die in der kleinen, warmen Küche Pfannkuchen bug. Und es kam ihm im Traum merkwürdig vor, dass die Kuchen, sobald sie fertig zu werden schienen, mit einem Knall in der Pfanne zerplatzten und nichts von ihnen übrig blieb. Seine kleine Mutter füllte immer schneller mit dem Schöpflöffel Teig ein. Kleine Kuchen buken sich zusammen, platzten einen Augenblick, bevor sie gar waren. Und die kleine Mutter bekam plötzlich die Wut. Im Traum musste Stopski lächeln. Denn seine kleine Mutter war nie richtig wütend geworden und schüttete den ganzen Inhalt der Teigschüssel mit einem Guss in die Pfanne. Ein großer, dicker, gelber Kuchen lag nun da, so groß wie die Pfanne, wurde größer, knusprig, blähte sich. Schon grinste Stopskis kleine Mutter befriedigt, nahm das Pfannenmesser, schob es unter den Kuchen und, bums, gab es einen besonders schrecklichen Knall. Und Stopski hatte keine Zeit mehr, davon zu erwachen. Denn er war tot. 400 Meter von der Stelle entfernt, an der ein Volltreffer Stopski getötet hatte, fanden Soldaten aus seiner Kompanie 8 Tage später in einem englischen Grabenstück Stopskis Brotbeutel mit einem Stück des zerfetzten Koppels. Sonst fand man auf dieser Erde nichts mehr von ihm. Und als man nun in diesem englischen Grabenstück Stopskis Brotbeutel fand, mit einem Stück heimatlicher Dauerwurst, der eisernen Ration und einem polnischen Gebetbuch, nahm man an, Stopski sei in unwahrscheinlichem Heldenmut am Tage des Sturmes weit in die englischen Linien hineingelaufen und dort getötet worden. Und so bekam die kleine polnische Mutter in Jestrono einen Brief des Hauptmanns Hummel, der vom großen Heldenmut des gemeinen Stopski berichtete. Die kleine Mutter ließ sich den Brief von ihrem Pfarrer übersetzen, weinte, faltete den Brief zusammen, legte ihn zwischen die Leintücher und ließ 3 Seelenmessen lesen. Aber sehr plötzlich eroberten die Engländer das Grabenstück wieder und Stopskis Brotbeutel fiel in die Hände des englischen Soldaten Wilkins Greyhead. Der aß die Dauerwurst, warf kopfschüttelnd das polnische Gebetbuch in den flandrischen Schlamm, rollte den Brotbeutel zusammen und verleibte ihn seinem Gepäck ein. Greyhead verlor 2 Tage später sein linkes Bein, wurde nach London transportiert, 3/4 Jahre später aus der Royal Army entlassen, bekam eine schmale Rente und wurde, weil er dem ehrenwerten Beruf eines Trambahnführers nicht mehr nachgehen konnte, Pförtner in einer Londoner Bank. Nun sind die Einkünfte eines Pförtners nicht großartig und Wilkins hatte aus dem Krieg 2 Laster mitgebracht. Er soff und rauchte, und weil sein Einkommen nicht ausreichte, fing er an, Gegenstände zu verkaufen, die ihm überflüssig erschienen, und ihm erschien fast alles überflüssig. Er verkaufte seine Möbel, versoff das Geld, verkaufte seine Kleider bis auf einen einzigen schäbigen Anzug, und als er nichts mehr zu verkaufen hatte, entsann er sich des schmutzigen Bündels, das er bei seiner Entlassung aus der Royal Army in den Keller gebracht hatte. Und nun verkaufte er die unterschlagene, inzwischen verrostete Armeepistole, eine Zeltbahn, ein paar Schuhe und Stopskys Brotbeutel. Über Wilkins Greyhead ganz kurz Folgendes. Er verkam. Hoffnungslos dem Trunke ergeben, verlor er Ehre und Stellung, wurde zum Verbrecher, wanderte trotz des verlorenen Beins, das in Flanderns Erde ruhte, ins Gefängnis und schleppte sich dort, korrupt bis ins Mark, bis zum Ende seines Lebens als Kalfaktor herum. Stopskys Brotbeutel aber ruhte in dem düsteren Gewölbe eines Altwarenhändlers zu Soho, genau 10 Jahre, bis zum Jahre 1926. Im Sommer dieses Jahres las der Altwarenhändler Luigi Barnolo sehr aufmerksam das Schreiben einer gewissen Firma Handsuppers Limited, die ihr offenkundiges Interesse für Kriegsmaterial aller Art so deutlich kundgab, dass Barnolo sich die Hände rieb. Mit seinem Sohn durchsuchte er seine gesamten Bestände und förderte zutage 27 Armeepistolen, 58 Kochgeschirre, mehr als 100 Zeltbahnen, 35 Tornister, 18 Brotbeutel und 28 Paar Schuhe. Alles von den verschiedensten europäischen Heeren. Für die gesamte Fracht bekam Barnolo einen Scheck über 810 Pfund Sterling, ausgestellt auf eine der solidesten Londoner Banken. Barnolo hatte, grob gerechnet, einen Gewinn von 500% erzielt. Der jugendliche Barnolo aber sah vor allem das Schwinden der Schuhe mit Erleichterung, die kaum beschrieben werden kann, denn es war eines seiner Aufgabengebiete gewesen, diese Schuhe zu kneten, zu fetten, kurzum, sie zu pflegen. Eine Aufgabe, deren Ausmaß jedem klar ist, der je ein einziges Paar Schuhe hat pflegen müssen. Die Firma Handsuppers Limited aber verkaufte den ganzen Kram, den Barnolo ihr verkauft hatte, mit einem Gewinn von 850%, das war ihr normaler Satz, an einen südamerikanischen Staat, der 3 Wochen vorher zu der Erkenntnis gekommen war, der Nachbarstaat bedrohe ihn und sich nun entschlossen hatte, dieser Bedrohung zuvorzukommen. Der Brotbeutel des gemeinen Stopski aber, der die Überfahrt nach Südamerika im Bauch eines schmutzigen Schiffes bestand, die Firma Handsuppers bediente sich nur schmutziger Schiffe, kam in die Hände eines Deutschen namens Reinhold von Adams, der die Sache des südamerikanischen Staates gegen ein Handgeld von 45 Peseten zu seiner eigenen gemacht hatte. Von Adams hatte erst 12 von den 45 Peseten vertrunken, als er aufgefordert wurde, ernst mit seinem Versprechen zu machen und unter der Führung des Generals Lalango den Ruf Sieg und Beute auf den Lippen gegen die Grenze des Nachbarstaates zu ziehen. Aber Adams bekam eine Kugel mitten in den Kopf und Stopskys Brotbeutel geriet in den Besitz eines Deutschen, der Wilhelm Habke hieß und für ein Handgeld von nur 35 Peseten die Sache des anderen südamerikanischen Staates zu seiner eigenen gemacht hatte. Habke kassierte den Brotbeutel, die restlichen 33 Peseten und fand außerdem ein Stück Brot und eine halbe Zwiebel, die ihren Geruch den Pesetenscheinen bereits mitgeteilt hatte. Aber Habkes ethische und ästhetische Bedenken waren gering. Er tat sein Handgeld dazu, ließ sich 30 Peseten Vorschuss geben, nachdem er zum Korporal der siegreichen Nationalarmee ernannt worden war. Und als er den Deckel des Brotbeutels aufschlug, dort den schwarzen Tuschestempel Römisch 7, 2, Römisch 2 entdeckte, entsann er sich seines Onkels Joachim Habke, der in diesem Regiment gedient hatte und gefallen war. Heftiges Heimweh befiel ihn. Er nahm seinen Abschied, bekam ein Bild des Generals Gublanes geschenkt und gelangte auf Umwegen nach Berlin. Und als er vom Bahnhof Zoo mit der Straßenbahn nach Spandau fuhr, fuhr er, ohne es zu ahnen, an der Heereszeugmeisterei vorbei, in der Stopskys Brotbeutel im Jahre 1914 8 Tage gelegen hatte, bevor er nach Bromberg geschickt worden war. Habke wurde von seinen Eltern freudig begrüßt, nahm seinen eigentlichen Beruf, den eines Expedienten, wieder auf, aber bald zeigte sich, dass er zu politischen Irrtümern neigte. Im Jahre 1929 schloss er sich der Partei mit der hässlichen kotbraunen Uniform an, nahm den Brotbeutel, den er neben dem Bild des Generals Gublanes über seinem Bett hängen hatte, von der Wand und führte ihn praktischer Verwendung zu. Er trug ihn zu der kotbraunen Uniform, wenn er sonntags in die Heide zog, um zu üben. Bei den Übungen glänzte Habke durch militärische Kenntnisse. Er schnitt ein wenig auf, machte sich zum Bataillonsführer in jenem südamerikanischen Krieg, erklärte ausführlich, wo, wie und warum er damals seine schweren Waffen eingesetzt hatte. Es war ihm ganz entfallen, dass er ja nur den Armen von Adams mitten in den Kopf geschossen, seiner Peseten beraubt und den Brotbeutel an sich genommen hatte. Hapke heiratete im Jahre 1929 und 1930 gebar ihm seine Frau einen Knaben, der den Namen Walter erhielt. Walter gedieh, obwohl seine beiden ersten Lebensjahre unter dem Zeichen der Arbeitslosenunterstützung standen, aber schon als er 4 Jahre alt war, bekam er jeden Morgen Keks, Büchsenmilch und Apfelsinen. Und als er 7 war, bekam er von seinem Vater den verwaschenen Brotbeutel überreicht mit den Worten: »Halte dieses Stück in Ehren. Es stammt von deinem Großonkel Joachim Hapke, der sich vom Gemeinen zum Hauptmann emporgedient, 18 Schlachten überstanden hatte und von roten Meuterern im Jahre 1918 erschossen wurde. Ich selbst trug ihn im südamerikanischen Krieg, in dem ich nur Oberstleutnant war, obwohl ich General hätte werden können, wenn das Vaterland meiner nicht bedurft hätte.« Walter hielt den Brotbeutel hoch in Ehren. Er trug ihn zu seiner eigenen kotbraunen Uniform vom Jahre 1936 bis 1944, gedachte häufig seines heldenhaften Großonkels, seines heldenhaften Vaters und legte den Brotbeutel, wenn er in Scheunen übernachtete, vorsichtig unter seinen Kopf. Er bewahrte Brot, Schmelzkäse, Butter, sein Liederbuch darin auf, bürstete, wusch ihn und war glücklich, je mehr sich die gelbliche Farbe in ein sanftes Weiß verwandelte. Er ahnte nicht, dass der sagenhafte und heldenhafte Großonkel als Gefreiter auf lehmigem flandrischem Acker gestorben war, nicht weit von der Stelle entfernt, an der ein Volltreffer den gemeinen Stopski getötet hatte. Walter Hapke wurde 15, lernte mühsam Englisch, Mathematik und Latein auf dem Spandauer Gymnasium, verehrte den Brotbeutel und glaubte an Helden, bis er selbst gezwungen wurde, einer zu sein. Sein Vater war längst nach Polen gezogen, um dort irgendwie und irgendwo Ordnung zu schaffen. Und kurz nachdem der Vater wütend aus Polen zurückgekommen war, Zigaretten rauchend und Verrat murmelnd, im engen Spandauer Wohnzimmer auf und ab ging, kurz danach wurde Walter Hapke gezwungen, ein Held zu sein. In einer Märznacht des Jahres 1945 lag er am Rande eines pommerschen Dorfes hinter einem Maschinengewehr, hörte dem dunklen, gewitterartigen Grollen zu, das genauso klang, wie es in den Filmen geklungen hatte. Er drückte den Abzug des Maschinengewehrs, schoss Löcher in die dunkle Nacht und spürte den Drang zu weinen. Er hörte Stimmen in der Nacht, Stimmen, die er nicht kannte, schoss weiter, schob einen neuen Gurt ein, schoss, und als er den zweiten Gurt verschossen hatte, fiel ihm auf, dass es sehr still war. Er war allein. Er stand auf, rückte seinen Koppel zurecht, vergewisserte sich des Brotbeutels und ging langsam in die Nacht hinein, westwärts. Er hatte angefangen, etwas zu tun, was dem Heldentum sehr schädlich ist. Er hatte angefangen, nachzudenken. Er dachte an das enge, aber sehr gemütliche Wohnzimmer, ohne zu ahnen, dass er an etwas dachte, das es nicht mehr gab. Der junge Barnolo, der Walters Brotbeutel einmal in der Hand gehabt hatte, war inzwischen 40 Jahre alt geworden, war in einem Bombenflugzeug über Spandau gekreist, hatte den Schacht geöffnet und das enge, aber gemütliche Wohnzimmer zerstört. Und Walters Vater ging jetzt im Keller des Nachbarhauses auf und ab, rauchte Zigaretten, murmelte Verrat und hatte ein unordentliches Gefühl, wenn er an die Ordnung dachte, die er in Polen geschaffen hatte. Walter ging nachdenklich westwärts in dieser Nacht, fand endlich eine verlassene Scheune, setzte sich, schob den Brotbeutel vorne auf den Bauch, öffnete ihn, aß Kommissbrot, Margarine, ein paar Bonbons, und so fanden ihn russische Soldaten, schlafend, mit verweintem Gesicht, einen 15-Jährigen, leergeschossene Patronengurte um den Hals, mit säuerlich nach Bonbon riechendem Atem. Sie schubsten ihn in eine Kolonne, und Walter Hapke zog ostwärts. Nie mehr sollte er Spandau wiedersehen. Inzwischen war Niestrono deutsch gewesen, polnisch geworden, war wieder deutsch, wieder polnisch geworden, und Stopskis Mutter war 75 Jahre alt. Der Brief des Hauptmanns Hummel lag immer noch im Schrank, der längst kein Leinen mehr enthielt. Kartoffeln bewahrte Frau Stopski darin auf. Weit hinter den Kartoffeln lag ein großer Schinken, standen in einer Porzellanschüssel die Eier. stand tief im Dunkeln ein Kanister mit Öl. Unter dem Bett war Holz gestapelt und an der Wand brannte rötlich das Öllicht vor dem Bild der Muttergottes von Chen Stochau. Hinten im Stall lungerte ein mageres Schwein. Eine Kuh gab es nicht mehr und im Hause tobten die 7 Kinder der Wolniaks, deren Haus in Warschau zerstört worden war. Und draußen auf der Straße kamen sie vorbeigezogen, schlappe Soldaten mit wunden Füßen und armseligen Gesichtern. Sie kamen fast jeden Tag. Zuerst hatte der Wolniak an der Straße gestanden, geflucht, hin und wieder einen Stein aufgehoben, sogar damit geworfen. Aber nun blieb er hinten in seinem Zimmer sitzen, wo einst Josef Stopski Uhren repariert, Armbänder graviert und abends an seinen ölverschmierten Rädchen herumgefummelt hatte. Im Jahre 1939 waren polnische Gefangene ostwärts an ihnen vorbeigezogen, andere polnische Gefangene westwärts, später waren russische Gefangene westwärts an ihnen vorbeigezogen und nun zogen schon lange deutsche Gefangene ostwärts an ihnen vorbei. Und obwohl die Nächte noch kalt waren und dunkel, tief der Schlaf der Leute in Jestrono, sie wurden wach, wenn nachts das sanfte Getrappel über die Straßen ging. Frau Stopski war eine der ersten, die morgens in Jestrono aufstanden. Sie zog einen Mantel über ihr grünliches Nachthemd, entzündete Feuer im Ofen, goss Öl auf das Lämpchen vor dem Muttergottesbild, brachte die Asche auf den Misthaufen, gab dem mageren Schwein zu fressen, ging dann in ihr Zimmer zurück, um sich für die Messe umzuziehen. Und eines Morgens, im April 1945, fand sie vor der Schwelle ihres Hauses einen sehr jungen, blonden Mann, der in seinen Händen einen verwaschenen Brotbeutel hielt, ihn fest umklammerte. Frau Stopski schrie nicht. Sie legte den gestrickten schwarzen Beutel, in dem sie ein polnisches Gebetbuch, ein Taschentuch und ein paar Krümelchen Thymian aufbewahrte, sie legte den Beutel auf die Fensterbank, beugte sich zu dem jungen Mann hinunter und sah sofort, dass er tot war. Auch jetzt schrie sie nicht. Es war noch dunkel. Nur hinter den Kirchenfenstern flackerte es gelblich. Und Frau Stopski nahm dem Toten vorsichtig den Brotbeutel aus den Händen, den Brotbeutel, der einmal das Gebetbuch ihres Sohnes und ein Stück Dauerwurst von einem ihrer Schweine enthalten hatte, zog den Jungen auf die Fliesen des Flures, ging in ihr Zimmer, nahm den Brotbeutel wie zufällig mit, warf ihn auf den Tisch und suchte in einem Packen schmutziger, fast wertloser Slotyscheine. Dann machte sie sich auf den Weg ins Dorf, um den Totengräber zu wecken. Später, als der Junge beerdigt war, fand sie den Brotbeutel auf ihrem Tisch, nahm ihn in die Hand, zögerte, dann suchte sie den Hammer und 2 Nägel, schlug die Nägel in die Wand, hing den Brotbeutel daran auf und beschloss, ihre Zwiebeln darin aufzubewahren. Sie hätte den Brotbeutel nur etwas weiter aufzuschlagen, seine Klappe ganz zu öffnen brauchen. Dann hätte sie den schwarzen Tuschestempel entdeckt, der dieselbe Nummer zeigte, wie der Stempel auf dem Briefkopf des Hauptmanns Hummel. Aber so weit hat sie den Brotbeutel nie aufgeschlagen. Matthias Ponier las die Erzählung »Abenteuer eines Brotbeutels« von Heinrich Böll. Sie ist entnommen dem Band »Die schwarzen Schafe – frühe Erzählungen« von Heinrich Böll, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.